Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Droht im Bundestag heute ein neuer Eklat, so wie im Bayerischen Landtag? Der Historiker Michael Wolfsohn hat hier im Deutschlandfunk einen korrekten Umgang mit der AfD angemahnt. Auch hier gibt es Aktion und Reaktion. Frau Knobloch hat in einem Spiegel-Interview im Oktober letzten Jahres gesagt, dass das Programm der AfD sich zusammenfassen lasse auf folgende Forderung, Zitat, Juden raus. Das ist eine völlig unzulässige, an den Fakten vorbeigehende, provokatorische Feststellung. Ich bin dafür, dass man fair miteinander umgeht, auch mit der AfD. Ich finde, das gehört dazu. Die Partei ist zugelassen. Wir müssen uns mit Fakten auseinandersetzen und die Meinung ist frei. Aber hier wurde eine Meinung quasi als Faktum präsentiert und dann können sich diejenigen wehren, die sich hier provoziert fühlen. In Berlin treffen sich die Ministerpräsidenten der Kohle-Länder, unter anderem Michael Kretschmer mit Angela Merkel und Finanzminister Scholz. In dessen Bundesland, in Sachsen, stockt der Ausbau der Windenergie, was der CDU-Mann heute Morgen bei uns so erklärt hat. Die Akzeptanz für Windanlagen schwindet massiv und wir haben eben auch keine Grundlastfähigkeit dieser Anlagen. Die Energie ist auch nicht speicherbar und ich würde eben auch Deutschland insgesamt dazu raten, auch insgesamt offener, was Innovationen angeht, zu sein. Wir müssen das Problem der Speicherung klären und das ist das, was jetzt massiv vorangetrieben werden muss. Da muss die Bundesregierung auch noch mehr leisten. Der einfache wilde Zubau an beispielsweise Windanlagen nützt ja überhaupt nicht, wenn sie nicht grundlastfähig werden. Da liegt die eigentliche Herausforderung. Ich denke, da wird auch die Akzeptanz in der Bevölkerung wieder steigen, wenn diese Frage gelöst ist. Die Fronten im Vermittlungsausschuss zum Digitalpakt sind verhärtet. Jetzt soll eine Arbeitsgruppe ran. Frank Eichmann. Bildung ist Ländersache, dennoch will der Bund seine Hilfen ausweiten mit Milliarden für die Schuldigitalisierung. Im Streit um das Kleingedruckte haben sich Bund und Länder festgefahren. Konkret soll aus dem Grundgesetz die Einschränkung gestrichen werden, dass der Bund nur finanzschwachen Gemeinden beim Schulausbau helfen darf. Stattdessen sollen künftig alle Länder und Gemeinden gefördert werden dürfen. Die Sorge der Länder, zu viel Einfluss auf die Bildungspolitik, etwa über die geplante Kofinanzierung vor Einheitsschulen auf Berliner Niveau, hat Bayerns Ministerpräsident Söder gewarnt. Im ersten Anlauf kam der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat zu keinem Ergebnis. Jetzt ist eine Arbeitsgruppe dran. Die FDP-Bildungspolitikerin und Fraktionsvize Katja Suding hat in dieser Sendung klargestellt, kein Geld vom Bund für den Digitalpakt ohne Grundgesetzänderung. Wir wollen auch keine Einheitsschulen auf Berliner Niveau. Ganz im Gegenteil, es geht uns darum, dass Bund und Länder gemeinsam hochwertige Bildungsstandards festlegen, die sich wirklich an den Top-Schulen in unserem Lande orientieren. Und wir wollen gemeinsam daran arbeiten, dass wir die umsetzen. Es gibt da ja leider durchaus auch schlechte Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Beispielsweise die Unterstützung, die der Bund den Ländern im Bereich des BAföGs gegeben hat. Da war vereinbart worden, dass das, was die Länder sparen, dass das 1:1 in Schulen und Hochschulen geht. Das ist in vielen Ländern leider nicht passiert und daraus lernt man natürlich und jetzt wollen wir uns einfach versichern, dass wenn der Bund mehr Geld ausgibt, dass dann auch tatsächlich ein zusätzlicher gesellschaftlicher Nutzen da ist. In Venezuela sind die neuen Anti-Regierungsproteste friedlich verlaufen. Anne-Kathrin Mellmann. Für 2 Stunden hatten tausende Menschen ihre Büros und Wohnungen verlassen, um für die Bildung einer Übergangsregierung und freie, faire Wahlen zu demonstrieren. Der Chef des oppositionsdominierten Parlaments, Juan Guaido, der sich vor 8 Tagen zum Übergangspräsidenten erklärt hatte, rief zum Massenprotest am Samstag auf. US-Präsident Trump sicherte Guaido erneut seine Unterstützung zu. Mehrere Staaten erkennen Guaido bereits an. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien wollen sich anschließen, wenn die Maduro-Regierung nicht bis Ende der Woche Wahlen ausruft. Die Bundesregierung hat gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien einen Zahlungskanal zur Aufrechterhaltung des Iran-Handels eingerichtet. Kai Küstner. Seht her, wir tun etwas für euch. Das ist die Botschaft, die mit der Einrichtung des Zahlungskanals im Iran ankommen soll. Wollen die Europäer damit doch die beißenden US-Sanktionen gegen Teheran abzumildern helfen. Nach NDR-Informationen ist die Zweckgesellschaft nun offiziell registriert und wird den Namen Instex tragen. Bereits bekannt geworden war, dass die Gesellschaft in Paris angesiedelt wird und einen deutschen Geschäftsführer bekommt. Dabei handelt es sich NDR-Informationen zufolge um einen erfahrenen Bankfachmann aus Frankfurt.